Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 49, 2011. Und ja, die Woche war turbulent, würde ich mal sagen. Ich glaube, ich fast jedes Mal. Ja, aber es ist so ein paar interessante Sachen, die noch große Auswirkungen haben werden, haben stattgefunden. Und ja, um mal vielleicht einen kurzen Überblick zu geben, was so alles anliegt. Wir haben heute der Joe Lieberman, wie er komplett durchdreht. Ja, das werden wir jetzt gleich im Anschluss hören. Und dann haben wir die EU, die im Patentkrieg jetzt mal untersucht, inwiefern Patente missbraucht wurden von Firmen. Ubuntu's Marktanteile fallen und AT&T zieht das Angebot für T-Mobile zurück in den USA und Anonymous rächt sich an dem Pfeffersprayer Cop. Ja. Und Stuttgart 21 rächt sich auch nämlich an den Gegnern und die kriegen eins eingefahren. Und ja, wir haben auch noch am Schluss dann etwas über Geocaching. Wir stellen die Geocrets vor. Jetzt sage ich euch mal, was das ist. Ja, fangen wir mal an mit dem Joe Lieberman. Der hat sich stark gemacht dafür, dass Google Blogger, also das Blogger.com, ja, dass da ein Terrorist Flag eingeführt wird. Das heißt, so wie man jetzt zum Beispiel auch einen Artikel oder einen Blog melden kann, einen Verstoß melden kann, und dann kann man zum Beispiel auswählen, ja, wegen Spam oder wegen Hassreden und so weiter. Und dort soll man jetzt eben auch auswählen können, dass der Beitrag beispielsweise terroristischer Inhalt hat. Ja. Also zuerst war ich mal ja sprachlos, ja, wie man sowas überhaupt ernsthaft fordern kann. Danach habe ich mir allerdings Gedanken gemacht, inwiefern dann diese Flags registriert werden. Ich kann mir schon vorstellen, und das wäre eigentlich ein normales Vorgehen, vor allem in den USA, dass man eben da zum Beispiel eine Schnittstelle hat, die dann eben den entsprechenden Stellen zeigt, welche Artikel häufiger eben als terroristisch gefleckt werden, von anderen Benutzern wohlgemerkt, ja. Also da tun sich doch faszinierende Möglichkeiten auf, zum Beispiel jemand, den man nicht besonders mag, ja, und dann tut man ein bisschen was organisieren und dann gehen so, was weiß ich, vielleicht 50 oder 100 Leute drauf und klicken mal auf darauf, dass es ein terroristischer Beitrag ist und schon fallen bei dem die SWAT ein oder so, ja, und kommt durchs Fenster oder was weiß ich. Ist schon verführerisch, aber nee, jetzt mal im Ernst. Das ist total an den Haaren natürlich herbeigezogen, so ein Flag. Ich hoffe, dass Google das nicht macht und dass hier Joe Lieberman einmal mehr eins auf die Klatsche kriegt. Den hat ja schon in der Vergangenheit verrückte Sachen gefordert, die einem da also die Zornesröte ins Gesicht treiben können. Hier war es dann eher so ein Lächeln aufs Gesicht, so ein bisschen Belustigung, weil, naja, sowas kann man eigentlich ernsthaft gar nicht fordern. Ich weiß nicht, der Mann, ja, der ist wahrscheinlich nicht mehr so ganz in der Realität. Vielleicht spielt er zu viel WoW oder so, ich weiß nicht, aber da gibt's übrigens auch keinen Terrorfleck. Osama Bin Laden oder so. Ja gut, er wird jetzt vielleicht auch nicht mehr so beliebt sein als Name auf WoW, aber dort findet man auch schon mal gute Namen. Vielleicht sollte mal Joe Lieberman da sich einen Account machen und dann kann er sich dort auch noch aufregen. Vielleicht auch ein Terrorfleck für WoW fordern. Ja, genau. Die EU untersucht unterdessen den Missbrauch von Patenten. Und zwar geht es da hauptsächlich um den Streit Apple gegen Samsung. Allerdings dürfte das auch eventuell die Patente berühren, die Google mit Motorola zusammen gekauft hat. Es werden mittlerweile auch Apple Vorgehensweisen geprüft. Initiiert wurde das Ganze allerdings eher gegen Samsung, das muss man fairerweise dazu sagen. Hintergrund ist der, dass wenn zum Beispiel eine Firma Patente geltend macht, dass dann eine andere Firma nicht kommen kann mit Gegenpatenten und dann da, sagen wir mal, querschießen. Wie das dann allerdings geregelt werden soll, das weiß ich auch nicht, weil wenn man sich dann nicht mehr mit den eigenen Patenten wehren darf, dann heißt es ja im Prinzip, dass derjenige, der zuerst Klage einreicht, Patentklage einreicht, dass der ganz klar im Vorteil ist. Und das würde bedeuten, alle Firmen müssten so schnell wie es geht alle möglichen Patentklagen gegen die Mitbewerber raushauen, damit eben sie nicht in Verdacht kommen, das nur zu tun, um eben dem Mitbewerber zu schaden. Ja? Darum geht es nämlich. Im Prinzip, was sich hier vernünftig anhört, dass eben die EU vorgeht gegen den Missbrauch von Patenten, um andere Firmen zu schädigen, kann sich dann nämlich schnell ins Gegenteil umkehren, so dass man dann eben als Firma wahllos jetzt Patentklagen raushauen muss, bevor man selbst verklagt wird, damit man eben da nicht im Nachteil ist und damit das eben nicht so aussieht, als ob man das nur macht, um da eben zum Beispiel die Patentklagen des anderen wiederum ja, abzuwenden. Ja. So wie es ja auch in der Vergangenheit normalerweise üblich war. Ja, also das heißt, man hat ein Patent ins Feld geführt. Und derjenige hat dann selbst Patente ins Feld geführt und dann hat man sich irgendwie geeinigt und alles war gut. Aber Apple meint ja, sie müssen, mache das jetzt mal wieder in Anführungszeichen, ja, weil das ja ein regelrechtes Zitat war, thermonuklearen Krieg gegen Android führen. Und somit ist offenbar eine Einigung mit gesundem Menschenverstand offenbar nicht mehr möglich, denn da scheint bei Apple abhanden gekommen zu sein. Entsprechend, aber jetzt im Gegensatz dazu wäre jetzt Samsung da im Nachteil, weil Samsung hat ja wohl reagiert und nicht das Ganze gestartet. Ja, den Krieg hat Apple vom Zaun gebrochen, nicht Samsung. Aber trotzdem wird oder versucht Samsung jetzt eben mit Gegenklagen das zu relativieren, was allerdings dann eben das Misstrauen von der EU auf sich gezogen hat. Es ist schon kurios und ja, das wird sicherlich noch eine ganze Zeit lang so gehen und ich werde es auch ab und zu als mal hier wieder erwähnen, auch wenn man es schon fast nicht mehr hören kann, aber so ein bisschen beobachten kann man das schon, weil es ist doch schon relativ wichtig, was jetzt in den nächsten Monaten entschieden wird. Denn möglicherweise könnte da die EU jetzt wohl ja mehr schlecht machen mal wieder, als es richtig machen könnte, aber mit guten Intentionen. Also da muss man mal schauen, was daraus wird. Auch mal schauen, muss Ubuntu, also respektive Canonical, die Ubuntu vertreiben, denn die Marktanteile von Ubuntu sind gefallen und ich sag das gleich mal vorneweg. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass das auch nur im Entferntesten an der Unity-Oberfläche hängt. Ja, ich geb's zu, ich bin ein Fan von Unity und das ist ein Grund, warum ich auf Ubuntu 11.10 geupgradet habe, damit ich eben diese Unity-Oberfläche vernünftig einsetzen kann. Die ist in der letzten Version 11.10 auch nochmal stark verbessert worden und es ist wirklich, ich finde es eine sehr gute moderne Oberfläche. Ja. Nichtsdestotrotz, Leute, die das nicht lieben und deswegen zieht das Argument nicht, das wäre die Schuld von Unity. Leute, die das lieben, die können mit unglaublicher Leichtigkeit einfach auf GNOME 3 oder GNOME 3, je nachdem, wie man es aussprechen will, ich bleibe mal bei GNOME 3. Installieren, ja, mit einer super Leichtigkeit oder auch KDE, auch das geht, ja, dann nimmt man Kubuntu, ja, oder eins der anderen Sachen, ja, zum Beispiel Lubuntu, ja, oder Xubuntu oder wie die Asler heißen. Oder man installiert einfach nur das ganz normale Ubuntu und lädt sich dann die Pakete herunter, die man dazu braucht. Das sind ein paar Mausklicks im Prinzip, ja, und man hat dann eben die neue Oberfläche installiert. Man kann sogar beim Booten von Ubuntu, ja, im Menü festlegen, ob man GNOME oder GNOME haben will oder eben das Unity. Das kann man festlegen. Also ich verstehe es nicht, dass hier dieses überhaupt ins Feld gezogen wird. Ich glaube, das sind einfach nur Leute, die Unity hassen ohne Ende und die versuchen, das dem jetzt in die Schuhe zu schieben. Nichtsdestotrotz, es stimmt, die Marktanteile sind momentan rapide gefallen von Ubuntu. Woran das denn dann letztendlich liegt, kann man eigentlich nicht genau sagen. Die Marktanteile sind vor allem Mint zugute gekommen. Denn Mint ist angestiegen, also kometenhaft. Ja. Ubuntu hat 47,2% verloren. Mint hat über 105% dazu gewonnen. und ist jetzt bei den Desktop-Linux-Distributionen in einem prozentualen Anteil pro Jahr deutlich vor Ubuntu, die jetzt momentan bei etwas um die 4% hängen, während Mint bereits bei 11% angekommen ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und das war 2005 noch komplett anders. Auch 2010 war Ubuntu noch deutlich vorne und dann ging es, ab 2010 ging es hoch mit dem Anteil an Mint. Wie gesagt, das hängt sicherlich nicht daran. Mint ist übrigens auf der gleichen Distribution basierend wie auch Ubuntu, nämlich Debian. Und bezeichnet sich auch, oder hat sich früher auch gern bezeichnet als Ubuntu-Derivat sozusagen. Auch gestiegen ist übrigens, und das darf man nicht vergessen, denn auch die beiden sind jetzt an Ubuntu vorbei. Einmal ist das, Moment, was war's? Also gleich geblieben ist Fedora in etwa, da wurde nicht viel dazu gewonnen, aber einen Sprung nach oben und damit auch Fedora überholt und auch Ubuntu überholt. OpenSUSE, ja, totgeglaubte leben länger. Ja, man hat ja schon OpenSUSE, also ein jähes Ende vorhergesagt und ab 2006 hat es auch tatsächlich so ausgesehen. Da ging es nämlich stetig nach unten bis 2010, da blieb es gleich und ab 2011 ist es wieder nach oben geschossen und ist dann tatsächlich vor Ubuntu gelandet. Man glaubt es kaum. Dennoch hat das jetzt erstmal kurzfristig keinerlei Auswirkungen für Ubuntu. Ubuntu hat eine riesen Community und wer einfach viele Programme haben will für sein Linux, ohne dass alles neu und selbst kompilieren muss, was wirklich extrem blöd sein kann, ja, der kann auf Ubuntu nach wie vor setzen, denn dort gibt es fast alles und es gibt auch genug andere Anbieter, die auch sogenannte Repositories anbieten, die man in Ubuntu pflegen kann und dann eben updaten kann automatisch. Und das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Ja. Also, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die auch im Auge behalten werden muss. Mint ist schon eigentlich bei den Leuten, die ein gutes funktionierendes Linux suchen, schon immer recht hoch im Kurs gewesen. Ja, es ist auch absolut nicht verkehrt, man kann sich das gerne mal anschauen. Ein bisschen verwirrend sind auch da die verschiedenen Mint-Distributionen, die es gibt. Die Standard-Distribution dürfte aber genau wie bei Ubuntu allen Belangen erstmal nützen und andere Sachen kann man dann nachinstallieren. Ja, gut. Dann gehe ich mal weiter zum nächsten Thema, denn das ist auch sehr, sehr interessant. AT&T zieht das Angebot für T-Mobile USA zurück. Und Wow, jetzt denke ich erstmal, ja gut, erstmal USA, was interessiert mich das? Dann zweitens, na und, es ist so große Sache ist es ja nicht. Doch, es ist eine ziemlich große Sache. Die Wettbewerbsschützer in den USA, auch die FCC, hat da nämlich schon von oder haben da schon von Anfang an Bedenken angemeldet und haben klar gemacht, dass sich so einfach diesem Kauf von T-Mobile nicht zustimmen werden. AT&T wollte ja T-Mobile übernehmen, hat ein sehr gutes, großzügiges Angebot gemacht. Allerdings sind da auch sogenannte Nichterfüllungsgebühren bei solchen Übernahmeangeboten ausgehandelt worden. Das ist eigentlich üblich soweit. Und das sind tatsächlich 4 Milliarden. Ja, 4 Milliarden Dollar. Ich habe jetzt mal so eine Pause gemacht, um das mal durchzulesen, dass es auch tatsächlich stimmt, ja. Es stimmt. Es sind 4 Milliarden Dollar, die gezahlt werden müssen, also 3 Billionen, sagen wir mal, Billionen ist ja das Milliarden in Englisch, 3 Milliarden Dollar in Cash und 1 Milliarde in buchhalterischen Werten, ja, um das mal so auszudrücken. So sieht das aus. Und AT&T hat auch klar gemacht, dass sie das an der Vorsteuer geltend machen werden. Das heißt, im Prinzip, das meiste muss dann wohl, ja, wenn man so will, im Endeffekt dann wieder der Steuerzahler zahlen. Aber es ist nun mal so, klar, Firmen können ja das geltend machen. Auch richtig so. Nun ist natürlich jetzt die Sache, diese 4 Milliarden sind quasi aus das Fenster hinausgeworfen. Ja. Die werden tatsächlich fällig, denn die AT&T hat nach dem Druck eben von der FCC und anderen Wettbewerbsschützern eben das Angebot zurückgezogen. Damit werden eben diese Gebühren fällig. Sollte nicht kurzfristig da eine Schnelllösung gefunden werden. Möglicherweise hat AT&T da auch probiert, Druck zu machen und deswegen auch nochmal ausdrücklich erwähnt, dass es an der Vorsteuer abgezogen wird. Das dürfte dem Finanzamt in den USA dann überhaupt nicht gefallen. Überhaupt nicht. Vielleicht erhofft sich AT&T, dass von daher noch ein bisschen Druck kommt, dass dann eben doch zugestimmt wird. Allerdings hat hier der FCC-Chairman eben Julius Genachowski gesagt, dass er eben keine Vorteile für das amerikanische Volk sehen kann in diesem Kauf von T-Mobile USA durch AT&T. Und deswegen das auch nicht unterstützen kann. Also gut, da kann man auch gespannt sein, was da passiert. Aber ich würde sagen, erstmal ist es vom Tisch, weil wenn da nicht noch ein kleines Wunder geschieht, dann ist dieser Kauf eben jetzt endgültig gescheitert. Und ja, T-Mobile, was wird jetzt aus T-Mobile? Keine Ahnung. T-Mobile wollte ja eben den USA-Ableger verkaufen an AT&T, weil er sich in den USA überhaupt gar nicht rechnet. Man hat sich mehr versprochen davon, was jetzt die Telekom damit macht, die Deutsche Telekom mit T-Mobile USA. Das ja, steht jetzt in den Sternen. Werden sie weiter operieren lassen oder werden sie tatsächlich umgehen lassen? Letzteres ist ehrlich gesagt unwahrscheinlich, ja. Dann, tja, ich stecke da auch nicht drin. Möglicherweise werden die dann die Notbremse auch ziehen. Ja, wenn die sagen, okay, T-Mobile USA macht nur Verluste, dann zack, wir beenden T-Mobile USA, machen das weg, wenn es niemand haben will oder niemand kaufen kann. Oder es wird eben dann nochmal politisch interveniert, dass es da eben doch noch geht. Und da, ja, kann man mal schauen. Vielleicht findet ja auch die Telekom einen anderen Käufer für T-Mobile USA. Auch das wäre ja möglich, wenn sich T-Mobile mit Sprint zusammenschließen würde. Da werden wahrscheinlich die Wettbewerbshüter in den USA nicht ganz so dramatisch reagieren, denn AT&T ist ja ein riesiger Carrier und T-Mobile auch ziemlich groß. Und wenn die beiden zusammenkommen würden, wäre es mit Abstand der größte. Wenn Sprint und T-Mobile zusammenkommen, dann ist es nur ein weiterer Carrier. Ja, und vielleicht geht es ja auch von der Seite aus, bevor dann einfach alles nur mit einem Riesenverlust dann ja, eingestellt wird, das ganze Unternehmen. Wie gesagt, ich kann mir so nicht vorstellen, dass das passiert. Da wird sich schon jemand finden, der dafür was zahlt oder beziehungsweise der zahlen darf. AT&T wollte ja und darf nicht. Ja, und ha, Anonymous hat sich jetzt bitter an dem Pfefferspray-Polizist gerächt. Ihr habt sicherlich die Bilder gesehen, mittlerweile ein Internet-Meme, wie man so schön sagt, ja. Der Pfefferspray-Cop, der da in einer unglaublichen Pose den harmlosen Studenten, die friedlich auf dem Platz sitzen, Pfefferspray in die Augen sprühen. Ich habe mich darüber ja schon mal ausgelassen. Also das hat einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen und man findet im Internet die seltsamsten, skurrilsten, lustigsten, aber auch nachdenklich machenden Bildern mit eben diesem Polizisten, sei er jetzt als Freiheitsstatue und statt Fackel in der Hand eben die Pfefferspraydose und sprüht kräftig oder eben auf zahllosen Bildern, bei denen er alles Mögliche Pepper sprayt, ja. Und ja, da ist dann eben schon ein gewaltiges, man merkt, ein gewaltiges Potenzial vorhanden, um eben speziell jetzt auch nicht nur Polizei an sich, die dort eben auf dem Campus eingesetzt wurde, sondern auch speziell auf diesen Polizisten, der das so genüsslich gemacht hat. Ja. Und Anonymous hat tatsächlich jetzt, oder Anonymous hat jetzt tatsächlich auch Namen, Anschrift und Telefonnummer veröffentlicht von diesem Polizisten. Und tja, auch wenn das nicht korrekt ist, man kann auch als Resümee ziehen, wer friedliche Demonstranten mit Pfefferspray einsprüht, dem droht Gefahr, dass er in seinem Leben nicht mehr glücklich wird. Denn auch hier haben Redaktionen, zum Beispiel die LA Times, hat probiert, dort anzurufen und sie bekamen nur die Meldung eben, dass der Anrufbeantworter voll sei. Ich möchte gar nicht mehr ausmalen, was vor seiner Wohnung stattfindet jetzt gerade. Und der wird sich wahrscheinlich auch nirgends mehr blicken lassen, denn sein Konterfei und sein Bild ist ja überall im Internet vorhanden. Und ich glaube, der wird in manchen Geschäften noch Schwierigkeiten haben, sich einen Lolli zu kaufen, ja, weil sich die Besitzer vielleicht weigern werden, diesen Menschen etwas zu verkaufen. Und diese Veröffentlichung von Namen und Adressen, ja, ist ja ein alter Hut im Internet. Das ist einfach nicht, das verstößt gegen die Netiquette, nur hier wurde ja ganz klar Rache genommen. Ich kann das überhaupt nicht gutheißen, aber so muss man es leider sagen, es statuiert auch ein Exempel für andere Polizisten, sich zurückzuhalten. Ansonsten ja, kann es eben sein, dass ihr Leben zerstört wird, ihr Privatleben und das Leben der Öffentlichkeit. Ja, das ist dann wirklich ganz, ganz schlimm. Jetzt könnte man eine Diskussion anstoßen über Verhältnismäßigkeit, auch Selbstjustiz sicherlich. Das ist alles eine ziemliche Gratwanderung. Natürlich kann man da Anonymous rechtlich gesehen überhaupt nicht recht geben. Moralisch hingegen, ja, moralisch könnte man das anders sehen. Denn es ist doch sehr zweifelhaft, dass ernsthaft was gegen diesen Officer dort unternommen wird. Denn es ist ja schon fast normal, dass eben solche Aktionen mehr oder minder ungesühnt bleiben, außer einem kleinen Disziplinarverfahren, das dann irgendwann eingestellt wird, kann man da eigentlich nicht viel erwarten. Es ist ja auch noch nicht mal die Frage geklärt, inwiefern dieser Einsatz rechtlich gesehen in Ordnung war oder nicht. Ja. Wie gesagt, moralisch, da braucht man sich nicht drüber zu unterhalten. Moralisch ist das Allerletzte. Von daher, gut, was Anonymous da getan hat, wird aber sicherlich trotzdem viele freuen. Und vielleicht sollten auch andere Polizisten, bevor sie so etwas tun, mal überlegen, was das für Konsequenzen auch für sie persönlich haben kann, wenn sie sowas tun. Ne? Ja. Stuttgart 21. Ich möchte es auch nochmal ansprechen, auch wenn es die Medien seit gestern Abend vor allem in Deutschland eben ziemlich stark verbreitet haben. Es gab eine Volksabstimmung, meiner Meinung nach unverständlich, dass es eine Volksabstimmung gibt, um einen Bahnhof zu bauen. Ja, sei denn noch so umstritten, das ist, finde ich nicht komisch. Irgendwann muss man noch Volksabstimmung machen, wenn ich in meinem Garten einen Gartenzwerg aufstellen will. Nichtsdestotrotz, es gab diese Volksabstimmung und das Ergebnis war klar. Die Gegner von Stuttgart 21 haben eine schallende Ohrfeige bekommen. Stuttgart 21 darf gebaut werden und muss gebaut werden. Das ist der Wille des Volkes. Ja, ganz klar. Da habt ihr euch ein Ei gelegt mit dem Betreiben dieser Volksabstimmung, denn es ist jetzt klar, dass es das Begehren des Volkes ist, dass der Bahnhof gebaut wird. Und das heißt auch, dass jetzt die Bahn auch nicht mehr einfach sagen kann, okay, wir machen es jetzt, wir machen es doch nicht. Ja. Sondern jetzt würde es heißen, wenn ihr es jetzt nicht macht, dann respektiert ihr den Willen des Volkes nicht. Ja. Da habt ihr euch ganz schön Ei gelegt, liebe Gegner Stuttgart 21. Ich bin mir bewusst, dass das jetzt hier vielleicht ein paar entrüstete Stimmen geben wird, warum ich sowas unterstütze wie Stuttgart 21. Ich muss sagen, ich habe das nicht erst seit das Volk entschieden hat, ja, dass es Stuttgart 21 will, gesagt, dass ich das für eine vernünftige Sache halte. Warum Fortschritt und Bau eines modernen Bahnhofs und auch der dazugehörigen Anbindung, ja, kann nicht eine Sache sein, wo Leute massenhaft oder sagen wir mal, massenhaft ist ja relativ gesehen, ja, wo Leute dagegen massiv, besser vielleicht, demonstrieren dagegen, während eben auf der Welt Sachen passieren, wo man vielleicht besser seine Energie hätte können bündeln und Aktionen machen können. Ich sag da mal Eurokrise. Ich sag da mal, die Occupy-Bewegung hätte durchaus mehr Unterstützung in Deutschland gebraucht. Ich sag mal, auch hier die Atomtransporte. Ja, es war auch gestern, vorgestern eine schöne, gute, landesweite, oder es waren gute, schöne landesweite Aktionen gegen den Castor-Transport. Sehr schön. Das hat mich gefreut. Dennoch hätten hier auch wieder Energien gebündelt werden können, die sich in Stuttgart 21 für ein vollkommen, meiner Meinung nach, ein vollkommen unrelevantes Projekt stark gemacht haben oder eben dagegen ausgesprochen haben. Denn letztendlich war das wieder nur ein Punkt, wo Leute aus ganz Deutschland kommen sind, die das überhaupt nichts angeht. Ja, weil es Sache des Landes Baden-Württemberg ist. Und dann eben hier Demonstrationen und Proteste organisieren, nur des Protestes willen. Leute, das ist Mist. Ihr habt euch jetzt hier ganz schön ins Abseits gestellt. Ihr habt auch hier ein Stück weit vielleicht sogar, dass die Legitimität des Demonstrationsrechts in Deutschland ad absurdum geführt, denn es kann nicht sein, finde ich, dass es hier wegen so etwas, wegen dem Bau eines verdammten Bahnhofs, ja, so ein Aufgebot gibt, so eine, ja, schon, aber offensichtlich eben Protestbewegung aus der Protestbewegung Willens gibt, ja, während eben wichtigere, dringendere Probleme anliegen könnten. Wo, wann und wo es richtig war, war definitiv, als eben die Polizei meiner Meinung nach unverhältnismäßig gegen die Demonstranten vorging. Das hat aber nicht zu bedeuten, dass man gegen ein vernünftiges, modernes, gutes und zukunftssicherndes und arbeitsplatzschaffendes Projekt ist, wie Stuttgart 21. Sondern dann muss man auch klar machen, dass man nicht eben gegen das Projekt ist, sondern gegen das unglaubliche Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten bei diesem Projekt. Das war nämlich das Problem. Dass dann eben etliche angereist sind, ja, und hier groß auf den Putz gehauen haben und dann wissentlich oder unwissentlich instrumentalisiert wurden von den Stuttgart 21-Gegnern, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber das, da hätte die Protestbewegung vielleicht müsse ein bisschen sich überdenken, was sie, oder ein bisschen dran denken, was sie tut, wie sie tut, für was sie es tut und wo sie es tut. Und nicht einfach nur, oh klasse, jetzt haben wir wieder ein paar Monate was zu tun für zu demonstrieren. Geil. Sorry, das ist nix. Und gestern hat die Demokratie gesprochen und dann kann es eigentlich jetzt nur eine Reaktion geben, auch wenn es euch nicht schmeckt. Jetzt konzentriert euch endlich auf die wichtigen Sachen. Ja, die Atomkraftwerke, die laufen immer noch. Ja. Auch wenn jetzt der Ausstieg beschlossen ist, es gibt keinen Grund, sich da auszuruhen. Die Atommülltransporte laufen immer noch durchs Land. Ja. Die Eurokrise wird immer noch die Gefahr für die nächsten 10, 20 Jahre sein. Da müsst ihr mal losgehen. Unterstützt die Occupy-Bewegung auch in Deutschland. Das sind momentan die wichtigen Fragen, die wichtigen Probleme. Und kein Bahnhof in Stuttgart. Gut. Bevor ich mich jetzt hier noch weiter aufrege, dann zum Schluss wie immer noch etwas zum Sanfteres, ja, total ohne Überleitung, aber Geocaching, ihr wisst's, sage ich als am zu mal was dazu und da gibt's ein schönes Teil bei Geocaching, ein schöner ja ein Spiel, das so nebenher läuft, ja, das ist dieses mit diesen Trackables. Ja, also das heißt, so solche genannte Travel Bugs und Geocoins, das sind also Gegenstände, man sagt auch Dog Tags, ja, also diese Hundenmarken, die da an Gegenstände zum Beispiel dran gemacht werden. Und diese Gegenstände wandern dann von Cache zu Cache, von Geocache zu Geocache, teilweise um die ganze Welt. Wahnsinn, richtig toll. Auch es gibt auch solche Coins, also Münzen, die einen Code aufgedruckt haben, auch die kann man dann locken und auch die wandern von Cache zu Cache, so soll es jedenfalls sein, weltweit herum. Das Ganze wird kontrolliert, Travelbugs, Geocoins und alle anderen Trackables, die es offiziell ebenso gibt, oder fast alle, von geocaching.com. Einer aber nicht. Das ist sozusagen die Open Source Variante eines Travelbugs. Und zwar nennt sich das Geocrets. Geocrets kommen, soweit ich weiß, aus Polen und ist aber international in vielen, vielen verschiedenen Sprachen aufzurufen, die Seite. Und es können Leute aus der ganzen Welt mitmachen und es freut sich auch, erfreut sich immer größerer Beliebtheit auch. Das sind also auch solche Tags, die man an Gegenstände dran machen kann. Und der Vorteil ist, man muss nichts bestellen. Also ich lasse mal den Preis außen vor, man muss auch nichts bezahlen. Geocrets sind kostenlos, während eben die Trackables was kosten. Ja, also die Hundenmarken, die man was dran hat, die kosten. Aber ist jetzt nicht so viel, dass das der Hauptgrund wäre. Nein, der Hauptgrund ist, man kann es einfach so, sofort, ohne irgendetwas machen. Wenn man einen Geocredit machen will, muss man sich natürlich anmelden bei geocredit.org. Und dort kann man dann eben sich so einen Travelbug registrieren, kann dann Fotos davon hochladen, wie der aussieht oder auch nicht, je nachdem. Und kann sich dann so ein Papier ausdrucken lassen. Das kann man dann zum Beispiel laminieren. Und das ist dann eben dieser Tag. Ja, dieser DocTag, der wird dann eben an den Gegenstand rangemacht und dann kann man den genauso auf Reisen schicken. Loggen kann man den sogar, jeder kann ihn loggen, also jeder, der in einem Geocache ein Geocred findet, kann diesen loggen, sogar ohne dass er sich anmeldet. Es ist aber absolut empfohlen, sich anzumelden bei geocred.org, denn wenn man so ein Geocred nimmt und hat ihn dann im Inventar und legt ihn rein in einen anderen Geocache, dann muss man sich unbedingt die Tracking-Nummer aufschreiben, also dieser Code, sonst kann man den nicht mehr ausbuchen, dass er wieder unterwegs ist. Und man muss warten, bis wieder ein anderer das findet und das dann eben übernimmt. Das ist schade. Deswegen, wenn man sich anmeldet und man loggt den Geocred, dann hat man ihn in seinem Inventar. Wenn man ihn dann irgendwo reinlegt, dann kann man ihn daheim auch wieder am Computer komfortabel in den Cache legen, weil man ja sieht, welchen man hat und kann den einfach dann quasi reinlegen. So wie es auch funktioniert mit den Trackables übrigens bei geocaching.org, zum Beispiel mit den Coins oder Travelbucks. Es gibt dafür ein schönes Plugin für Google Chrome, ich glaube auch für Firefox. Da erscheint dann unter dem unter der Inventory-Box bei geocaching.com eine weitere Box für diese Geocredits oder Geocreds. Und dort kann man dann eben ganz erstmal komfortabel sehen, ob in diesem Cache ein Geocred drin liegt. Und man kann ihn auch dann loggen, wenn man einen findet, oder einen ablegen, wenn man einen in seinem Inventar hat. Direkt auf der Seite von geocaching.com, ohne dass man jetzt erst hier auf verschiedenen Seiten hin und her springt. Also da ist es dann richtig komfortabel, wenn man diese Erweiterung installiert hat. Und man kann wirklich alles als Geocred versenden, sei es jetzt eine DVD, ein Buch. Es gibt jetzt auch richtige Coins, zumindest also kann man als Typ festlegen, die Coins selbst. Weiß nicht, ob es schon eine Firma gibt, die Geocred Coins macht. Ansonsten, wer handwerklich geschickt ist und solche Prägeteile hat, also auch so Prägewerkzeuge, kann sich diese Coins auch selbst herstellen. Und wie gesagt, deswegen sage ich auch das Open Source System. Also man kann kostenlos jede Art von Geocred herstellen, machen, ja. Registrieren und dann auf den Weg schicken, so dass die Leute ihn loggen können. Auch Personen können übrigens Geocred sein, wenn man zum Beispiel sich selbst tracken will, damit man eben sieht, wo man schon überall war, an welchem Cache man schon überall war. Und man kann auch selbst dann gelockt werden, zum Beispiel wenn man einen Cacher trifft, ja, dann zeigt man ihm sein Geocred und wenn der auch was mit Geocreds macht, dann freut er sich ungemein und dann kann derjenige eben dann den Geocred locken und so dass sowas wie ich habe den getroffen bei dem Cache oder so weiter. Ja. Also sehr, sehr schön. Das geht alles. Im Prinzip kann also alles ein Geocred werden. Und das macht dann auch riesig Spaß. Ich habe hier einen kleinen Artikel in Englisch verlinkt, der mal zeigt, wie das denn aussieht mit dem Geocred, mit der Toolbox, wo man das installiert. Und da ist auch ein kleines Video nochmal drin, wer das lieber nochmal direkt gezeigt kriegen möchte, der kann sich das mal anschauen. Ist alles verlinkt in diesem Blog, wo der Podcast-Feed ist. Das ist wochensicht.thenetcasts.com. Genau. Und damit, ja, ist auch schon wieder die Rios Wochensicht beendet für heute. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen drin. Ja. Jetzt muss ich hier mal gucken, was wie mein Outro wieder macht hier. Hei, hei, hei. Player ist wirklich nicht so ganz toll. Ja, also viele Themen waren es wieder und ich hoffe, ihr konntet was mit anfangen, auch wenn ein paar sicherlich kontrovers waren. Verzeiht mir, aber ihr wisst, ich habe da meine eigenen Vorstellungen mal und sind halt manchmal ein bisschen kontrovers. Aber das ist ja gut. dass es dann eben auch Diskussionen gibt. Und genau diese könnt ihr führen auf dem Begleitblog hier zum Podcast im wochensicht.thenetcasts.com. Immer die mit der Mehrzahl, immer die Mehrzahl beachten, thenetcasts.com. Und ihr kriegt mich auch unter Twitter at Rio, oder ihr könnt meine Mail schreiben, rio@thenetcasts.com. Und natürlich findet ihr mich auch bei Google Plus unter der Wochensicht. Einfach mal Plus Wochensicht oder Plus Rios Wochensicht eingeben und dann findet ihr mich direkt bei Google Plus. Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Nicht nur ein schönes Wochenende, nein, das Wochenende ist ja vorbei, am Montag. Ja, ich bin immer noch da in der Zeit, als die Rios Wochensicht Samstag war. Also eine schöne Woche. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif und hoffentlich hört man sich nächsten Monat Montag wieder. Ja, bis dann, ich verspreche. Also, bis dann, tschüss.